Stadt Kaiserslautern davon aus, dass es sich dabei eben nicht um reinen Vandalismus handelt, sondern so können sie Warnschüsse geben, wenn ein Schiff einem Windpark verdächtig nahe kommt. Reagiert die Besatzung des Schiffes nicht auf die Warnschüsse, können die kleinen Boote das Schiff einen Schuss ins Wasser vom Kurs auf eine Konverterstation abbringen. Diana Engelhardt ist davon überzeugt, dass mit dem Einsatz unbemannter Boote nicht nur die Stromproduktion in Nord- und Ostsee, sondern auch die Anrainerstaaten selbst besser schützen ließen. Sollten solche Boote in mehreren Windparks zum Einsatz kommen, dann entstehe ein Vorposten, der die gesamte Küstenlinie schütze. Bisher sind die Boote noch nicht im Einsatz. Aber Anfragen gibt es bereits. Wie Offshore-Windparks besser vor Anschlägen geschützt werden können, ist auch das Thema heute bei Plus Minus ab 21.45 Uhr im Ersten oder natürlich auch in der ARD-Mediathek. Was da zuletzt in Kaiserslautern passiert ist, das war mehr als einfach nur Vandalismus, sagen viele vor Ort. In der Innenstadt haben Unbekannte 4 festzementierte sogenannte Stolpersteine aus dem Boden gerissen. Mit den Steinen wird ja an jüdische Familien erinnert, die während der Nazi-Zeit deportiert und ermordet wurden. SWR-Reporterin Nadine Dacher. Einfach war das mit Sicherheit nicht. Da wollte wirklich jemand diese Steine ran. Es braucht zumindest mal einen Hammer oder eine Zange, um die Steine lose zu bekommen. Deshalb gehen auch die Stolperstein-Initiative und die Stadt Kaiserslautern davon aus, dass es sich dabei eben nicht um reinen Vandalismus handelt, sondern vielmehr einen antisemitischen Hintergrund. Zumal die Steine mit einer Messingplatte versehen sind, die zwar einen gewissen Wert haben, aber den Aufwand für profitgierige Diebe nicht rechtfertigen dürfte. Hinweise auf mögliche Täter gibt es noch keine. Die Sprecherin der Initiative geht davon aus, dass die Stolpersteine nachts entfernt worden sind. Zwar gäbe es somit auch keine, zumindest hat sich noch niemand gemeldet, beobachtet hat. Die Steine sollen ersetzt werden, ja. Kostenpunkt pro Stein rund 120 Euro. Das ist insofern auch noch einmal zusätzlich ärgerlich für die Initiative, da diese sich ausschließlich durch Spenden erzielt. Diese 4 geklauten Steine in der Kaiserslauterer Innenstadt, die waren der jüdischen Familie Hene gewidmet. Mutter und Vater der Familie sind 1942 in Auschwitz ums Leben gekommen. Die beiden Töchter konnten damals im Alter von 13 und 16 Jahren nach Palästina fliehen, haben aber ihr Leben lang unter den Ereignissen gelitten. Und wir gucken auf Uhr. Es ist 20.45 Uhr. Der ARD-Vorabend. Der kommende Sommer, der könnte besonders heiß und trocken werden. Das deuten zumindest die Vorhersagen an. Forscher am Max-Planck-Institut für Meteorologie haben jetzt eine Methode entwickelt, mit der sich solche Hitzesommer in Europa noch genauer vorhersagen lassen. So können wir diese zwar nicht stoppen, aber uns zumindest mal besser anpassen. Jenny von Sperber, der ARD-Wissenschaftsredaktion. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der kommende Sommer wieder ein Rekordhitzesommer wird. Einer, in dem durchschnittlich viele Menschen an den Folgen der Hitze sterben werden. Auch bei uns in Europa. 2003 ist das so passiert. Die WHO hatte damals in Europa etwa 70.000 Todesopfer durch die Hitze gemeldet. In Deutschland waren es laut Forschern des Robert-Koch-Instituts und des Deutschen Wetterdienstes um die 7.100 Menschen, die an Folgen der Hitze gestorben sind. Tatsächlich sagen unterschiedliche Klimamodelle für 2025 wieder einen Hitzesommer voraus, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Die Prognosen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen zum Beispiel. Jetzt ab Mai gibt es jetzt mehr die Indizien, dass es hier jetzt tatsächlich auch, was den Niederschlag angeht, es auch in die Richtung Trockenheit geht. Bei der Temperatur ist es viel kälter. Es wird extrem warm. Sagt der Klimaforscher Harald Kunstmann, Leiter am Lehrstuhl für regionales Klima an der Uni Augsburg. Die Vorhersagen decken sich auch mit den neuesten Erkenntnissen von Lara Wallberg vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Die Forscher dort haben entdeckt, dass sich die bisherigen Extremsommer in Europa oft schon 3 Jahre im Voraus angekündigt hatten. Und zwar durch anhaltend hohe Temperaturen im Ozean. Das heißt, wenn wir in unseren Modellen sehen, der Nordatlantik wird immer, immer wärmer über 3 Jahre hinweg, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem dritten Jahr einen extrem warmen Sommer gibt, sehr, sehr hoch. Viele der vergangenen Hitzesommer wurden offenbar durch die anhaltende Wärme des Atlantiks mit ausgelöst. Denn das Meer steht im ständigen Austausch mit der Atmosphäre. Vor diesem Hintergrund haben Wallberg und ihr Team jetzt eine Methode entwickelt, wie sie die Hitzesommerprognosen für Europa noch verbessern können. 11 der vergangenen Hitzesommer seit den 1960er Jahren hätte Wallberg vorhersagen können, wenn sie diese neuen Erkenntnisse in den Klimamodellen mit berücksichtigt hätte. Auch den Hitzesommer 2003. Aber nicht alle. Das wäre natürlich toll, wenn man eine 100%ige Treffquote hätte. Aber letztlich gibt es viele Dinge, die extrem warme Sommer bedingen können. Ich glaube, das sieht man auch jetzt gerade in der Vorhersage, dass viele Wissenschaftler sagen, der Sommer wird sehr warm, aber aufgrund total verschiedener physikalischer Prozesse. Da das Atlantikphänomen immer schon 3 Jahre vor einem Hitzesommer auftritt, könnte sie die Hitzesommer jetzt auch deutlich eher als bisher voraussagen. Ganz interessiert an solchen Vorhersagen sind tatsächlich Landwirte, weil für Landwirte ist schon auf der einen Seite natürlich ist zu wissen, hier wird es extrem warm, wenn es darauf eine geringere Ernteerträge haben. Oder auch Landwirte gerade, die jedes Jahr neue Sachen anbauen, sich überlegen, okay, wenn es sehr warm wird, wird es wahrscheinlich auch trocken. Dann bauen wir vielleicht lieber keinen Mais an, der ja sehr viel Wasser benötigt. Insofern spielt es schon eine große Rolle. Sich auf Hitzeextrem vorbereiten. Das wird auch in Europa immer häufiger nötig sein. Denn die extremen Hitzesommer hier haben sich seit vorindustrieller Zeit schon verdoppelt. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts sollen sie Normalität geworden sein. Und neben Hitze macht vor allem den Waldbesitzern und Forstarbeitern noch was ganz anderes gerade zu schaffen, der Borkenkäfer. Seit einem Monat schwärmt er wieder aus und jetzt bleibt nicht mehr viel Zeit, um einen Massenbefall zu verhindern und Wald gut durch den Sommer zu bringen. Besonders betroffen sind in diesem Frühjahr einige Bergwälder im Berchtesgadener Land in Bayern. Im steilen Gelände kommt dafür sogar der Hubschrauber zum Einsatz. Das ist aufwendig, teuer und auch nicht ganz ungefährlich, berichtet Theresa Mommsen. Im steilen Bergwald oberhalb des Saalachsees herrscht reger Betrieb. Der Helikopter steht tief über dem Gelände, auf dem vom Borkenkäfer befallene Fichtenstämme am Boden liegen, und lässt eine Seilwinde herab. Blitzschnell hängt ein Forstarbeiter 2 mit Stahlseil umwickelte Fichtenstämme ein. Dann der Hubschrauber die beiden 20 Meter hohen Fichtenstämme senkrecht in die Luft und fliegt davon. Der Schaden an den Bäumen entstand vergangenen September, als viel nasser Schnee die Bäume zum Umstürzen brachte und sie zur perfekten Brutstätte für den Borkenkäfer machte. Und jetzt entwickeln sich in den Fichten unter der Rinde Jungkäfer, die in 6 Wochen dann ausfliegen und sich wieder einen neuen Brutraum suchen. Und wir haben jetzt seit dem Schwärmflug Ende April 6 Wochen Zeit, um den Borkenkäfer in der Region einzudämmen. Sagt Tim Steinkraus. Der Forstingenieur koordiniert den Helikoptereinsatz bei den Staatsforsten. Insgesamt müssen 100 Festmeter Holz in 4 Tagen weggeflogen werden. Nach wenigen Minuten kommt der Helikopter zurück und fliegt die nächsten Stämme zum Ladeplatz weiter unten im Tal. Und Zeit ist Geld. 60 Euro kostet der Hubschrauber pro Minute. Tim Steinkraus stoppt die Zeit. 3,5 Minuten braucht der Hubschrauber für einmal hin und zurück. Das war eine gute Flugzeit. Wir haben einen hervorragenden Piloten, zum Glück, der sehr, sehr gute Arbeit macht und auch immer schaut, dass keine Gefährdung für die Gegend besteht. Das ist eine gefährliche Arbeit, unter dem Hubschrauber zu sein. Man muss immer der Last bestmöglich ausweichen. Am Abladeplatz einer riesigen Waldschneise müssen die Forstwirte schnell und präzise arbeiten und die Stämme wegschaffen, bevor die nächste Ladung kommt, sagt Forstwirtschaftsmeister Georg. Wir haben praktisch verschiedene Käufer für die Sortimente. Dementsprechend müssen wir die einzelnen Holzqualitäten, Längen rausmessen, ablängen. Die Maschine das dann dementsprechend so. Das ist unsere Hauptaufgabe. Gekauft wird das Holz von regionalen Sägewerken. Die befallenen Fichtenstämme werden zu Bauholz. Gewinn machen die Staatsforsten damit nicht. Bei der Helikopteraktion geht um viel mehr. Forstingenieur Tim Enkraus beschreibt, was die Helikopteraktion passieren würde. Die bleibenden Fichten sterben über 1, 2, 3 Jahre mehr ab. In diesem Bestand ist es so, dass sie Großteil Fichten sehen und die dann dem Käfer zum Opfer fallen und der Bestand würde sich danach auflösen. Um den Bergwald gut durch den trockenen Sommer zu bringen, werden die Forstwirte in den nächsten Wochen durch die Bergwälder ziehen und befallene Fichtenstämme am Boden entrinden. Denn der Schutz vor dem Borkenkäfer bleibt eine Daueraufgabe. Schwierige Borkenkäferbekämpfung in Bayern, sogar mit dem Hubschrauber des Theresa Mommsen. Der Stichtag. Heute vor 50 Jahren hat in Stuttgart-Stein der Strafprozess gegen die Anführer der Terrorgruppe Rote Armee-Fraktion begonnen, darunter Andreas Bader und Ulrich Meinhof. Jochen Grabler blickt zurück. Ein beklemmender Betonklotz am Rand von Stuttgart. Ein Polizeihubschrauber kreist im blauen Maihimmel. Überall nervös dreinblickende uniformierte Maschinenpistolen. Man schätzt, dass ca. 500 bis 600 Amtsgrenzschutzes und der Polizei im Einsatz waren. Als es nach 2,5 Stunden Kontrolle um 9 Uhr morgens endlich losgeht, ist der Gerichtssaal gerade zu 2/3 besetzt. Vorneweg Ulrike Meinhof mit Brille, das Haar zu kurzen Zöpfen geflochten. Dahinter Gudrun Enslin, dann Andreas Bader und Jan-Karl Raspe ebenfalls mit mit Brille. Vor Gericht stehen die führenden Köpfe der Rote Armee-Fraktion RAF für Bombenanschläge, Mordversuche, Morde. Die Anklagepunkte sind auf 354 Seiten der Anklageschrift zusammengefasst. Die Prozessakten umfassen 170 Bände. Die RAF hat Staat den Krieg erklärt und der führt seinerseits Krieg. Großflächen, Gesetzesverschärfungen, Hochsicherheitsgefängnis, Isolation von Gefangenen, das eigens gebaute Gerichtsgebäude. Otto Schier, ja genau, der spätere Bundesinnenminister, ist der Anwalt von Gudrun Ensslin. Am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand mit erhobenen Händen. Das ist der Sound von Stammheim. Anwälte Schiele verteidigen den Rechtsstaat. Andere Anwälte dagegen sind, wie sich später herausstellt, tatsächlich tief verstrickt mit den selbsternannten Revolutionären der RAF. Der angegriffene Staat will sich wehren, beschädigt sich aber dabei so sehr selbst, dass er zu viele gerade aus der jüngeren Generation verliert. Er will die RAF.